Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, Februar 1789. Damit es an mir gar nicht liegt, dass die Künstler später erscheinen, schicke ich dir vom Gibbon, was ich fertig habe. Es ist ungefähr die Hälfte vom Ganzen. Die Stelle, welche ich in der Mitte weggelassen habe, betraf bloß den mohammedanischen Lehrbegriff und schien mir für den Merkur zu trocken. Was noch übrig ist, enthält bloß historische Nachrichten von Mahomets Lebensumständen. Ich würde einen Brief an Wieland beilegen, wenn ich nicht hoffte, bald mit einem Aufsatz fertig zu sein, den ich für den Merkur bestimmt habe und der mir eine schicklichere Gelegenheit zu sein scheint. Du wirst also für jetzt noch meinen Gesandten bei ihm machen und ihm viel Schönes von mir sagen. Wirklich hat meine Idee von ihm beträchtlich durch das gewonnen, was du mir von seinen Äußerungen über dein Gedicht schreibst. Es überraschte mich umso mehr, da ich mich eines Aufsatzes in seinen prosaischen Schriften erinnere, über den ich mich wegen gewisser kleinlicher Begriffe von der Bestimmung der Kunst geärgert habe. Ich habe nicht einen Augenblick mehr Zeit, morgen mehr. K.